Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Aber sie ließen sich nicht sagen und achten's nicht. Sie gehen immerhin im Finstern. Die da sitzen mussten in Finsternis und Dunkel, gefangen im Zwang und Eisen. Dafür ihr Herz mit Unglück geplagt werden musste, dass sie da lagen und ihnen niemand half.